schalte nur Holz. Was Hundri fand er bei dem Wege, walle du bei den schalten und stehen, mein Judri, Judri, Ju, Ju, Jungfrau, walle du, schalte du bei den, walle du, schalte du bei den, schalte du stehen.